WDR 5. Erlebte Geschichten. Der Psychoanalytiker Arno Grün wurde 1923 als Sohn jüdischer Eltern in Berlin geboren. Schon als kleiner Junge drängten sich ihm jene Themen auf, die später Fokus seiner Arbeiten als Wissenschaftler und Therapeut werden sollten: der das selbstverleugnende Gehorsam und die Suche nach Autonomie in einer von Konformität bestimmten Gesellschaft. Arno Grün floh mit seinen Eltern vor dem totalitären Naziregime von Berlin über Umwege in die USA, wo er jahrzehntelang sowohl als Universitätsdozent sowie als Psychoanalytiker in eigener Praxis tätig war. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht. All seine Arbeiten durchzieht eine Gesellschaftskritik und die Forderung nach einem empathischeren Miteinander. Arno Grün lebt in Zürich, wo er bis heute als Psychoanalytiker tätig ist. Das erste Mal, das war 1972, dass ich wieder in Berlin war. Und ich ging lang und da war die Schule, die war bombardiert. Und ich muss sagen, ich hasste ja diese Schule so. Ich freute mich. Wir lebten ja in einem Arbeiterviertel. Wir lebten ja da bis ungefähr 1930. Und dann zogen wir um nach Wilmersdorf. Und die meisten der Jungs kamen aus Familien, die entweder sozialdemokratisch oder kommunistisch waren. Aber sie waren alle gehorsam. Ich meine, die Schule selber und die Schüler und so, und das war okay. Sogar die Lehrerin war ja nicht die Schlimmste. Fräulein Goldmann hieß sie. Aber was ich mich erinnere, wir waren vielleicht 2 Monate, 3 Monate in dieser Klasse, die erste Klasse, die wir hatten. Sie saß auf so einem Pult, bisschen höher wie wir waren ungefähr, ich denke, 29 Jungs, da waren keine Mädchen damals. Wir waren so ein bisschen undiszipliniert und sie hat sich entschlossen, dass sie einen Rohrstock kaufen muss. Und dann nahm sie ihr Portemonnaie raus, ein bisschen Geld, und fragte, wer rausgehen wollte. Da war ein Laden gegenüber auf der anderen Seite der Gartenstraße, wo man einen Rohrstock kaufen konnte. Und wer einen Rohrstock für sie holen würde. Ich kann mich erinnern, genau wo ich saß. Ich saß mehr hinten in der Klasse. Wir waren 29, 28 Hände bewegten sich. Alle wollten so lieb sein und diesen Rohrstock kaufen, mit dem sie alle dann gehauen würden. Ich war der Einzige, der meine Hand nicht hochhebte. Scheinbar die anderen waren gehorsam, ich war nicht. Meine Familie ist kompliziert. Mein Vater und meine Mutter waren in gewissen Dingen grundsätzlich ganz anders. Meine Mutter, würde ich sagen, war gefühlsmäßig warm, da sie sehr reagierte auf die Schmerzen anderer. Das war für mich auch immer sehr wichtig. Und im ersten Lebensjahr, sie hielt mich immer körperlich sehr nah. Und ich denke, das war wichtig für mich im Sinne, dass es die Basis einer Kraft wurde für mich. Mein Vater dagegen war eigentlich ein Diktator. Er war auf seine eigene Art sehr autoritär. Er war ja ein erfolgreicher Geschäftsmann. Zur selben Zeit hat er immer alles getan, um Leute, die für ihn wichtig waren, sie zu fördern. Ich weiß, ich war vielleicht 5. Eines Tages brachte er einen Stabilo-Kasten nach Hause und ich fing an, gleich damit was zu bauen. Meine Mutter war entsetzt, weil ich folgte ihr nicht ein Formular, das zeigte, was man bauen sollte. Ich baute etwas nach meinen eigenen Wünschen oder Gedanken. Mein Vater bewunderte das. So, das ist ein Unterschied für mich. Auf der einen Seite, meine Mutter hatte doch etwas vom Gehorsam in sich, mein Vater nicht. Er war jemand, der immer kämpfte. Schon als Kind hat er immer gekämpft. Mit 12 fing er schon an zu arbeiten um die Familie. Da waren ungefähr 8 Kinder. Sein eigener Vater, der war eigentlich nicht da. er hat geholfen, die Familie aufrechtzuerhalten. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die er erzählte. Er hatte einen jüngeren Bruder, der hieß Josef. Das war damals in Krakau, wo er lebte, in Polen. Und irgendjemand, ein Mann, fing an, diesen Bruder zu hauen. Mein Vater sah das. Er war ungefähr 12. Er lief und sprang auf diesen Mann, klammerte seine Füße um den Kerl und mit seinen Fäusten hat er auf ihn gehauen. Dadurch hat er natürlich seinen Bruder gerettet und dieser Kerl, der lief weg. Das machte ihm ja Angst. Das war mein Vater. Er hatte keine Angst vor jemandem, der größer oder scheinbar stärker war. Und ich weiß, später, wenn wir in New York waren, die Müllabfuhr war dominiert von der New Yorker Mafia. Und die wollten eines Tages irgendwas mit Geld oder was. Und er nahm einen Eisenstock und hat sie rausgetrieben. Die sind nie wieder zurückgekommen. Das war mein Vater. So, vielleicht das hat etwas damit zu tun, dass ich auch früh nicht besonders gehorsam war. Die Atmosphäre im Haus war ja eine durch meinen Vater, die nicht dem Gehorsam gewidmet war. Ich kann mich auch noch an etwas anderes erinnern. Wir sollten zu meinem Onkel Max gehen für irgendeine Feier. Als kleiner Junge lernte man ganz früh, dass man die Fersen zusammenklappt und sich verbeugt, wenn man die Hand gab. Ich habe das nie getan. Ich wollte das nicht. Bevor wir gingen zu Onkel Max, hat mein Vater mir gesagt, das musst du tun mit Onkel Max. Und er drohte mit weiß ich was für körperliche Strafen. Und dann am Ende sagte ich, okay, ich werde es tun. Aber wenn wir zu Onkel Max kamen, habe ich es nicht getan. So dann habe ich gedacht, wenn wir nach Hause kommen, da kriege ich es. Aber mein Vater, es imponierte ihm, dass ich Nein gesagt hatte zu ihm. Und er hat mich nicht bestraft. Er unterstützte überhaupt eine sozialistische Organisation. Und das war eigentlich der Grund, warum wir in 1936 plötzlich Deutschland verließen. Er hatte einen Freund in der Polizei, der ihn anrief und sagte, die Gestapo ist ihm nach. Und das hat er mit diesen finanziellen Unterstützung dieser sozialistischen Organisation zu tun. Innerhalb einer Woche sind wir aus Deutschland raus. Meine Mutter und ich, wir nahmen ein Flugzeug, interessanterweise, nach Tschechoslowakei, weil wir sollten nach, so, das war der Grund, der offensichtliche Grund, nicht der wahre Grund, nach Karlsbad zu gehen. Und mein Vater nahm die Eisenbahn nach Warschau. Er war ja ein polnischer Staatsbürger und das machte es möglich für uns, Deutschland zu verlassen. Wir zogen um in dieser Woche in eine kleinere Wohnung. Und das war auch, um alle, um die Fährte sozusagen zu vermischen, damit sie nicht denken, dass wir weggehen. Wir waren weniger wie eine Woche in dieser neuen Wohnung und dann weg waren wir. Und mein Vater hat alles da gelassen, sein Geschäft, die Fabrik und so weiter. Die Hauptsache war, rauszukommen. Erst waren wir in Prag und mein Vater hatte ja Freunde da und wir blieben mit ihnen für ein paar Tage. Dann kam mein Vater und wir fuhren zurück nach Warschau und dann Krakau. Wir gingen dann von Polen nach Dänemark. Dann sind wir von Kopenhagen nach England, von England nach Amerika gegangen, per Schiff natürlich. Und das war die Berengaria, das war damals das dritt- oder zweitgrößte Schiff. Das war eine interessante Fahrt, ich meine für mich. Es war abenteuerlich für mich. Wir hatten auch Freunde und mein Vater hatte auch eine Schwester, die schon in den 20er Jahren nach Amerika auswanderte. Die erwarteten uns alle. Wir waren nicht alleine, wenn wir da ankamen. Eines der ersten Dinge, das so anders war, die zum Beispiel die Geschäfte oder die Candy Stores, die Kiosks und so an, die waren offen fast 24 Stunden. Das kannte ich ja gar nicht. Die Leute arbeiteten, man könnte sagen, die ganze Familie für 24 Stunden, nur um ein paar Zigaretten oder ein paar Candies zu verkaufen. Es war ja damals eine schlimme Zeit. Wir wohnten erst bei meiner Tante, also die Schwester meines Vaters, für ungefähr 2 Monate. Das war in Brooklyn. Dann konnte mein Vater eine Wohnung mieten. Es hieß Empire Boulevard, zwar auch in Brooklyn, aber ein anderer Teil. Da meine Eltern dann, für die war ja, sich zu integrieren und einen Fuß zu fassen und ökonomisch, wirtschaftlich einen Halt zu finden, waren die beide dran. Sie waren nicht zu Hause. Es ging ja darum, Arbeit zu finden, Kontakte zu machen. Und für mich, das ließ mich frei. Und das war das Gute. Ungefähr ein Block von wo wir wohnten, da war eine Bibliothek. Das wurde für mich sehr wichtig. Ich fing an zu lesen. Der erste Name, der mir natürlich kommt, ist Dostojewski. Der war wichtig für mich. Aber es waren noch viele andere. Ich hatte ja schon etwas Englisch gesprochen, bevor wir dahin kamen. Das Lesen der Literatur war etwas sehr beides, Befreiendes, und es öffnete die Welt für mich. Auch dadurch, dass die Eltern ihren Griff auf mich loslassen mussten, so ich war frei. Wäre es anders gewesen, ich denke, wenn Hitler nicht gekommen wäre, war immer mein Gefühl, mein Gott, wie wäre ich aus der Obhut meiner Eltern entkommen? Aber dadurch, dass wir in Amerika waren und die waren so beschäftigt und sie mussten ja beschäftigt sein, um Fuß zu fassen, wirtschaftlich in diesem Land, dadurch blieb ich frei. Dass ich eigentlich nie in diesem Sinne unsicher fühlte, nur weil ich in einem fremden Land war. Teilweise hatte das mit meinem Vater zu tun, weil er war jemand, der einem immer das Gefühl gab, sollte da irgendeine Schwierigkeit sein, er war da, einen zu beschützen. Man konnte immer zu ihm gehen und er würde was tun. Er war ein Mann, der nie zurückhaltend war oder sich einfach hinsetzte. Er war immer in Taten involviert, tat was für die Familie oder wenn ich Probleme hatte, er war da. Es fing an eigentlich mit Geschichte. Ich meine, Geschichte war dann im Gymnasium für mich ein wichtiges Fach. Und ich dachte, das ist etwas, wenn ich auf die Universität gehe, das studieren würde, weil ich dachte, Geschichte hilft zu erklären, die menschliche Geschichte. Aber dann merkte ich, als ich auf die College ging, City College, dass die Lehrer oder die Professoren in der Geschichte, die waren gar nicht interessiert, was mich interessierte. Und dann fing ich an, Kurse in Psychologie zu nehmen. Und da öffnete sich eine Welt für mich. Und deswegen blieb ich dann auf diesem Gebiet. Dann kam die Zeit, bevor ich fertig war mit der College, da war ja der Krieg. Der Krieg, erstens die Japaner mit Pearl Harbor, bald danach, dass Amerika auch Krieg gegen Hitler erklärte. Und dann wurde ich eingezogen, ich war ja zuerst in der Infanterie. Das Gefühl war, endlich, jetzt kann man kämpfen gegen Hitler. Das Schreckliche war, wenn wir fuhren von Long Island, wo wir, das war das erste Zentrum, wo wir eingezogen wurden. Und da war eine ganze Gruppe von uns, die wurden dann zu einem Trainingcamp geschickt, Fort McClellan in Alabama. Und auf dem Weg dahin, wir fuhren natürlich mit der Eisenbahn, da war auch eine Gruppe von deutschen Kriegsgefangenen. Und das war damals das Afrika-Korps, die gefangen genommen wurden. Und ich weiß, wie wir fühlten, nämlich wir hielten irgendwo, ich denke, es war in Virginia, um essen zu können. Wir gingen dann in ein Restaurant. Die deutschen Kriegsgefangenen, die konnten auch reingehen in dieses Restaurant, um zu essen. Da war aber eine Gruppe von schwarzen Soldaten, die durften nicht. Und ich weiß, unser Gefühl war, mein Gott, da stimmt doch was nicht. Diese Nazis, die konnten, und unsere eigenen Soldaten, weil sie, da sie schwarz waren, konnten nicht. Die mussten hungrig gehen. Das waren die Dinge, die auch zur gleichen Zeit emporstiegen. Es war wichtig für uns, gegen Hitler zu kämpfen. Zugleich kamen wir in Berührung mit, was da vor sich ging im Süden von Amerika. Aber das letzte Jahr, was dann passierte, ist, da so viele Soldaten traumatisiert wurden, brauchten sie Psychologen. Und einige von uns waren ja Psychologen. So das letzte Jahr wurden Andre und ich in ein ganz riesiges psychiatrisches Spital gebracht. Das war an Cape Cod. Das ist nicht weit von Boston. So, dann arbeitete ich das letzte Jahr als Psychologe mit traumatisierten Soldaten. Das war nicht nur interessant, da konnte ich wirklich was tun. Das war auch die Zeit, wo mein erster Artikel rauskam. Und zwar damals an der Harvard-Universität, weil wir hatten ein Symposium, um zu beschreiben, wie wir mit diesen traumatisierten Soldaten umgingen. Es ging darum, die erlebten ja schreckliche Traumas, die sie nicht bewältigen konnten. Es ging darum, meistens in der Therapie das wieder aufzuarbeiten. Man konnte das tun innerhalb von 3 und 6 Tagen, nachdem ein Soldat traumatisiert wurde, konnte man das wieder aufarbeiten. Wenn es länger war, wurde es schwieriger. Und ich fing an, damals mit Hypnose zu arbeiten, um es möglich zu machen, dass solche Patienten wieder erleben konnten, was sie durchgemacht hatten, um es dann wieder in einem anderen Kontext zu überarbeiten, sodass sie die Gefahr, die sie erlebten, dass das Traumatische gemildert werden konnte. Empathy hat ja damit zu tun, dass man wirklich erlebt, was ein anderer fühlt, im Sinne von Schmerz, Freude, vielleicht auch Trauer, solche Dinge. Da ist was Positives. Und wir haben ja alle eigentlich einen Anfang im Bauch der Mutter, der in diesem Sinne positiv ist. Nämlich, da ist Zuwendung, dass wir das kriegen, das wir benötigen. Empathy meint nicht, dass man einfach mit jemandem nett ist oder lieb ist. Es meint auch, dass man versteht, um was es geht. Und wenn Menschen so negativ sind über sich selber, das ist öfters viel schwieriger für den Therapeuten denn für die Person, die es konfrontieren muss. Und das tut weh, dass man nicht so sein kann, wie man möchte. Ich denke, wir alle haben den Anfang für empathisches Empfinden, das passiert schon in der Uterus. Was dann passiert nachher, dass wir verlernen, wenn Leute reinfallen auf falsche Emotionen, die können nicht mehr unterscheiden zwischen was wirklich gefühlt wird und was nur so dargestellt wird als eine Emotion. Was so wichtig wird in unserer Kultur, ist das Gefühl mitzumachen, dass man Angst hat, nicht ein Teil der Gruppe zu sein. Und das macht es schwierig, bei den eigenen Gefühlen zu bleiben. Der Mann, der das am besten ganz früh beschrieben hat, war Henry Miller. Er beschreibt ja die Jugend, die rebelliert, aber er sagt, was sie wirklich tun. Sie rebellieren, sitzen aber auf den Schoß der Mutter und wollen wirklich, dass sie sich ändert. Das ist, was dahinter steckt. Man will, dass die Autorität sich ändert. Wir hatten Korrespondenz für einige Zeit. Und dann konnte ich ihn einmal besuchen. Er war schon in den 70er Jahren. Das Leben mit ihm war so direkt, so, da war nichts Geheucheltes, würde ich sagen. Das war ein Gefühl, dass dieser Mann so wie er sich verhält, so ist er wirklich. Es ist nicht eine Frage, dass er eine Rolle spielt, um den anderen zu beeindrucken. Und ich weiß, dass wenn wir weggingen von ihm, das war so ein Erlebnis. Wir gingen dann in ein mexikanisches Restaurant, um uns zu besaufen. Es war etwas Wunderbares, mit einem Menschen zu sein, der wirklich sich selber ist und nicht eine Rolle spielt. Wenn man es verneint, muss man Macht entwickeln. Macht wird deswegen ein Weg, scheinbare Geborgenheit zu entwickeln für sich selber. Aber wenn man Macht entwickelt, dann weiß man nie, wenn man zur nächsten Ecke kommt, ob man da wieder nicht konfrontiert wird mit etwas Schrecklichem, dass man die Macht verliert. Und deswegen, wenn man einmal auf diesem Weg ist, kann man nicht aufhören. Man muss immer mehr, muss immer größer werden, immer mehr Macht haben. Als Erwachsener meint es ja, dass man mit sich selber heimisch sein kann. Deswegen macht es keinen Unterschied, wo man ist. Es macht schon einen Unterschied, dass in manchen Gegenden man klar über sich selber sein kann. Ich weiß zum Beispiel, mit dem ersten Krieg, das der Vater von Bush entwickelte, konnte man nicht sagen, was man wirklich sagen möchte. In diesem Sinne, da sind manchmal Zeiten, da sind manchmal Gegenden, wo man nicht alles das tun kann, das dazu führt, dass man sich wohlfühlt. Aber ich unterscheide zwischen Wohlfühlen in einer Gegend und Wohlfühlen mit sich selber. Ich denke, das Erwachsensein könnte ja dazu führen, dass man mit sich selber wohlfühlt. Und das ist eine Art des Wohlfühlens, das für mich das Wichtige ist. Nämlich dann kann man auch Opposition agieren mit Widerstand. Dann braucht man nicht gehorsam sein. Jeder Mensch ist sein eigener Gott, sagt Arno Grün, Psychoanalytiker und Schriftsteller, bekannt geworden mit Büchern wie Wider den Gehorsam oder Wider den Terrorismus. Eine Sendung für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten von Kai Adler. Erlebte Geschichten wieder in einer Woche zum Ende der Buchmesse mit den erlebten Geschichten des Verlegers Egon Ammann. Nächsten Sonntag wie gewohnt um 5:05 morgens und 5:06 abends. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.